Aus gleichem Anlass widmete das diplomatische Korps in der DVJK dem verehrten Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb und einen Glückwunschbrief. Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter des Staates Palästina, Ismail Ahmad Muhammad Hassan, Doyen des diplomatischen Korps, übergab am 8. September dem Außenminister der DVJK Ri Yong-ho den Blumenkorb und Brief an Genossen Kim Jong-un.